Der Mensch hat nur das seine Ziel. Um das zu finden, braucht er nicht viel. Denn jedem Mensch ist es vorbestimmt, welchen Weg er im Leben nimmt. Doch wär das Leben schnell zu Ende, wenn jeder den Rest im Weg gleich fände. Der Spiegel meiner Seele ist nicht das, was ich erzähle. Die Seele gibt dein Leben vor, stößt aus jeder Mal empor. Sie ist das, was keiner sieht, wovor die Menschheit nicht entflieht. Steinig sein. Angst erregend so allein. Denn viel zu oft muss man eingestehen, kann man den rechten Weg nicht sehen. Es ist der Weg, den jeder kennt, den man ganz einfach sehen. Der Spiegel meiner Seele ist nicht das, was ich erzähle. Die Seele gibt dein Leben vor, stößt aus jeder Mal empor. Sie ist das, was keiner sieht, wovor die Menschheit nicht entflieht. Der Spiegel meiner Seele. Versteht und den rechten Weg dann geht, hört er von innen ganz still und leise das Lied von seiner großen Reise. Was keiner sieht, wovor die Menschen.